Die Mitglieder der Delegation der Funktionärinnen des Generalverbandes der China-Koreaner, die am 6. Kongress des Demokratischen Frauenbundes Koreas teilnahmen, richteten am 22. November einen Brief an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Darin schrieben sie: Der verehrte Marschall Kim Jong-un bedeutet das Schicksal der Auslandskoreaner und die Obhut der großen Sonne, wo sie ewig leben würden. Die unvergleichlich großen Menschen Kim Il-sung und Kim Jong-il hätten die Frauen, die in der Vergangenheit unter den feudalen Fesseln und dem Leiden der Heimatlosen gelitten hätten, zu mächtigen Kräften und Helden der Zeit, die das eine Rad der Revolution vorantrieben, entwickelt. Während des Kongresses hätten sie sich ihre unvergänglichen Verdienste tief gemerkt. In der Obhut des gütigen Vaters seien die Einwohner der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhangyong in die neuen Wohnungen eingezogen und spielten die Waisenkinder des Pyongyang Kleinkinderheims im Kinderpalast frei von der Kummer der elternlosen Kinder. Die Alten des Pyongyanger Altenheims genössen in Gesundheit das Glück und das Vaterland entwickle sich im Malima-Tempo ununterbrochen. All diese glänzende Realität habe die Delegationsmitglieder mit dem großen Stolz der Sonnennation darauf erfüllt, den Marschall Kim Jong-un, hervorragenden Führer und höchste Inkarnation der Tugend, den die ganze Welt hochschätze, an der Spitze zu haben. Für das Gedeihen des sozialistischen Vaterlandes und das ewige Glück der 80 Millionen Landsleute wünschten sie dem verehrten Marschall Kim Jong-un, helle Sonne des starken Landes von Paektusan und gütigem Vater aller koreanischer Frauen in China, von ganzem Herzen Wohlergehen.